Kommende Woche startet die Reihe Tierfilme. Das ist eine Kooperation zwischen dem AK Filmclub und der Tierrechtsinitiative Freiburg, kurz TIFF. Welche Filme werden gezeigt und was ist das Ziel dieser Reihe? Also gezeigt werden 4 Filme. Als ersten Film Chicken Run, dann unser täglich Brot. Und am dritten Termin machen wir ein Thema am Tierversuche. Der 4. Termin, da wird dann Earthlings gezeigt. Die Idee der Tierrechte, ein bisschen breiterem Publikum bekannt zu machen und einfach auch mal Filme zu zeigen, die vielleicht noch nicht so viele Leute kennen. Nicht so viele Leute kennen wahrscheinlich den Film Earthlings und Tod im Labor und Poising for Profit. Eher bekannt sind Chicken Run und Unser täglich Brot. Ich würde dich bitten, diese 4 Filme einfach mal kurz vorzustellen. Also Chicken Run ist ein Stop-Motion-Trickfilm von den Machern von Wallace und Gromit, also ein Zeichentrickfilm, der sehr actionreich ist, und es geht da um eine Hühnerfarm. Es ist so, dass die Hühner durch Zufall erfahren, dass sie bald zu Pasteten verarbeitet werden sollen, anstatt weiterhin Eier zu legen, und sie beschließen dann, dass sie selbst aktiv werden und selbst für ihre Befreiung eintreten wollen. Und da kommt ihnen dann noch ein Hahn zur Hilfe. Und das Ganze ist auf jeden Fall sehr lustig, und wie es dann ausgeht, kann man eben bald sehen. Der nächste Film ist dann Unser täglich Brot, das vom österreichischen Regisseur Nikolaus Geierhalter. Hier geht es um die industrielle Nahrungsmittelproduktion. Der Film ist ganz spannend, weil es eine Dokumentation ist, die ganz ohne Kommentar auskommt, auch ohne Musik. Und die Bilder stehen einfach für sich und wirken für sich. Der Film hat eine unheimliche Ästhetik und gleichzeitig auch einen großen Schrecken in dieser Ästhetik. Also ich empfehle es auf jeden Fall sehr. Ich habe am Anfang gedacht, als ich ihn gesehen habe, werde ich das aushalten, so lange ohne irgendwie Kommentar oder Musik. Aber er zieht dann wirklich in seinen Bann. Dann zum dritten Termin, zu dem Themenabend Tierversuche. Da zeigen wir 2 Dokumentationen. Einmal eine von den Ärzten gegen Tierversuche, die Doku Tod im Labor. Die informiert einfach generell über die Methode Tierversuche in der Wissenschaft, die Probleme, die damit zusammenhängen, und stellt auch so ein bisschen Alternativmethoden vor. Und der zweite Film, Poisoning for Profit, ist ein Film von dem Bundesverband der Tierversuchsgegner. Und zwar sind es Undercover-Filmaufnahmen, die ein als Tierpfleger getarnter Journalist in einem Tierversuchslabor in Münster gemacht hat, von einem der größten Tierversuchskonzerne der Welt, Covens. Und die Bilder waren eine ziemliche Sensation, weil sie einfach so schrecklich sind und zeigen, ja, wie mit Tieren in so Laboren umgegangen wird. Schreckliche Bilder gibt es auch dann in dem 4. Film, in dem Earthlings. Ich habe es geschafft, 5 Minuten davon anzuschauen. Warum habt ihr diesen Film ausgewählt und vor allem, was ist da genau zu sehen? Earthlings ist eine Doku über die Tiernutzung in all ihren Bereichen. Das ist eine sehr umfassende Dokumentation. Wir haben den ausgewählt, weil er eben aufzeigt, in was für eine Abhängigkeit wir uns auch von der Tiernutzung begeben haben. Also in wie vielen Bereichen unser Wirtschaftssystem einfach auf der Ausbeutung von Tieren aufbaut und systematisch Tiere dazu Ware degradiert. Der Film ist sehr bildgewaltig, das muss man sagen. Er zeigt, finde ich, einige sehr schöne Bilder von Tieren in Freiheit. Das wird dann natürlich auch kontrastiert mit den Tieren, die in Gefangenschaft leben müssen und die für menschliche Interessen ausgebeutet werden. Ich habe es nicht geschafft, den Film anzugucken, weil ich die Bilder unendlich grausam fand, realistisch grausam. Was würdest du Besucherinnen raten, wie kann man sich auf den Film vorbereiten? Am besten vielleicht mit mehreren Leuten hingehen und sich ein bisschen drauf einstellen, was da kommen mag. Und dann hinterher vor allen Dingen drüber sprechen, mit anderen diskutieren, wie der Film auf einen gewirkt hat. Und vielleicht auch überlegen, was man selbst tun kann. Also weil ich empfinde es immer als sehr hilfreich, wenn ich so Bilder sehe, mir zu überlegen, was ich persönlich denn dagegen tun kann. Und mit der Einstellung kann ich die Bilder dann auch besser verarbeiten. Im Rahmen dieser ganzen Filmreihe, die sich über 3 Wochen erstreckt, gibt es auch Diskussionen am Ende des Filmes. Wie genau sind die Abende geplant? Geplant ist die Diskussion vor allen Dingen für den Themenabend Tierversuche. Da wollen wir einfach am Schluss dann offen sein für Fragen aus dem Publikum, die nach den 2 Dokumentationen sicher kommen werden. Und die Fragen möchten wir dann einfach vertiefen. Bei den anderen Filmen sind jetzt nicht unbedingt Diskussionen geplant, wobei ich glaube, dass das bei Earthlings sich dann auch von ganz alleine ergibt. Und wir sind auch nach allen Filmen da, mit dem Infostand vertreten. Man kann gerne Materialien bei uns holen, Fragen stellen, mit uns ins Gespräch kommen. Eine Welt frei von Tierausbeutung, das ist das erklärte oder ein erklärtes Ziel von TIFF. Was genau versteht TIFF unter Tierausbeutung? Tierausbeutung heißt, dass Tiere systematisch menschlichen Interessen unterworfen werden, dass also die eigenen Interessen der Tiere grundsätzlich als niedriger eingestuft werden als die Interessen von Menschen und dass Menschen, ja, was immer ihnen zur Verfügung steht, ihre ganze Macht dazu benutzen, um Tiere zu unterwerfen. Das ist letztendlich Ausdruck von einem Herrschaftsverhältnis, könnte man sagen. Die Nutzung von Tieren, würde ich jetzt entgegenhalten, ist ja in fast allen Kulturen seit Jahrtausenden Praxis. Ist es da nicht auch ein bisschen anmaßend, vielleicht diese Nutzung so radikal in Frage zu stellen, wie es viele Tierrechtsorganisationen und ich denke auch TIFF tut? Also anmaßend würde ich jetzt nicht sagen. Es ist vielleicht sehr konsequent, das auf jeden Fall. Und in gewisser Weise auch radikal. Wobei ich sagen würde, dass in anderen Fragestellungen Menschen ja auch zu radikalen Antworten neigen. Zum Beispiel wird niemand es vertreten, dass man sagt, Sklavenhaltung ist in Ordnung, solange sie human geschieht. Oder Ausbeutung von Frauen ist in Ordnung, solange man die Frauen nett behandelt. Sondern auch da nehmen wir radikale Positionen ein und sagen, Sklavenhaltung ist nie in Ordnung, weil sie eben gegen die Menschenwürde verstößt. Und genauso sagen wir, Tiernutzung kann nicht in Ordnung sein, weil einfach da das Tier in seinem Wert an sich nicht respektiert wird. Bei einer Straßenumfrage mit der Fragestellung, sind Sie für Tierrechte, würden sich wahrscheinlich alle Passanten und Passantinnen für Tierrechte aussprechen. Trotzdem werden Tag für Tag Tiere eingesperrt, gequält, getötet. Was muss konkret passieren, damit sich wirklich etwas ändert? Ich glaube, das wird zwar oft so ein bisschen beschworen, aber ich denke, es ist das, was wir brauchen, und zwar so eine Art Bewusstseinswandel, dass Menschen sich auch einfach eher dessen bewusst werden, wie Tiere für ihre Gewohnheiten, für ihre Konsumgewohnheiten auch leiden müssen. Und ich glaube, dass es zum einen notwendig ist, dass so die theoretische Position verständlicher wird, also dass Menschen nachvollziehen können, dass es einfach keine rationale Begründung gibt, Tiere nicht zu berücksichtigen, dass sie gleichzeitig aber auch emotional berührt werden. Und ich glaube, hier können gerade Filme sehr viel leisten, dass Menschen also auch Mitgefühl zeigen können und nicht sich verschließen gegenüber dem Elend, was tagtäglich passiert. Die Tierrechtsinitiative Freiburg TIFF gibt es seit inzwischen 16 Jahren. Du bist seit 3 Jahren dabei. Was hat dich dazu bewogen, dich für Tierrechte zu engagieren, also für Tierrechte und gegen Tierausbeutung? Also das ist schon eine längere Geschichte, eigentlich so meine ganze Lebensgeschichte. Ich bin vegetarisch aufgewachsen, meine Eltern sind beide Vegetarier. Und für mich waren Tiere von jeher eher Familienmitglieder als jetzt Nahrungsmittel oder Gebrauchsgegenstände. Ich habe dann eigentlich eher durch Zufall mal von der veganen Idee und der Tierrechtsidee erfahren. Ich habe was im Internet gefunden, habe mich weiter informiert. Und je mehr ich mich informiert habe und je mehr ich mir angeschaut habe, was passiert in unserem Wirtschaftssystem, in unserer Gesellschaft mit Tieren, desto klarer ist mir geworden, dass ich eigentlich Tiere ganz anders sehe. Also dass ein Tier für mich ein Individuum ist, das empfindungsfähig ist, das bewusst in der Welt steht und das letztendlich auch eine eigene kleine Welt für sich ist. Und in unserem Wirtschaftssystem werden Tiere aber eher als Mittel zum Zweck, als Produktionsmittel, als Ware gesehen. Das heißt, sie werden überhaupt nicht respektiert in ihrer Einzigartigkeit, in ihren Gefühlen, in ihrer Eingebundenheit in ein soziales System, in ihre Familie. Und wenn ich sowas sehe, dann macht mich das auch oft einfach traurig und wütend. Und ich denke, das ist dann auch meine Motivation, was zu tun. Also für mich stellt sich oft eher die Frage, wie kann man das alles sehen? Wie kann man das alles auch durchdenken und dann aber nichts tun? TIFF kämpft gegen die Nutzung und Diskriminierung von Tieren. Ein zentraler Begriff dieses Konzepts ist der des Speziesismus. Was ist das? Speziesismus ist letztendlich ein Begriff, der analog gebildet wurde zu Rassismus und Sexismus. Und zwar geht es darum, dass die Interessen von anderen, von einer anderen Gruppe nicht berücksichtigt werden oder grundsätzlich als weniger wert als die eigenen Interessen, die Interessen der eigenen Gruppe eingeschätzt werden. Also am Beispiel Rassismus ist es so, dass Weiße sagen, nur weil ich weiß bin, allein wegen diesem biologischen Merkmal bin ich grundsätzlich besser als die, die anders sind. Und das ist eben eine rassistische Position. Es gibt die sexistische Position, die sagt, nur weil ich dieses Geschlecht habe, also weil ich dieses biologische Merkmal männlich sein erfülle, sind meine Interessen viel wichtiger als die Interessen der anderen Gruppe, also aller, die das andere Geschlecht haben. Und es gibt eben auch die Position, die sagt, nur weil ich Mensch bin, weil ich das biologische Merkmal, ich gehöre der Spezies Homo sapiens sapiens an, erfülle, sind meine Interessen wichtiger als die aller anderen Spezies. Und das ist Speziesismus, dass ich letztendlich ja auch sehr grundlegende Interessen wie das Bedürfnis, das Interesse daran zu leben oder auch kein Leiden erdulden zu müssen, als geringer erachte als meine eigenen Interessen, die zum Beispiel Profitinteressen sein können oder sowas wie, ich bin diesen Geschmack gewohnt. Neben dem Speziesismus gibt es dann natürlich auch die Gegenposition, die versucht dagegen vorzugehen, Menschen aufzurütteln, die speziesistische Einstellungen haben und die zum Nachdenken anzuregen. Und das ist der Antispeziesismus, der zum Beispiel durch verschiedene antispeziesistische Aktionen in ganz Deutschland vertreten ist. Genauso wie es zum Beispiel die Antifa gibt, auch in Freiburg, gibt es auch die Antispe, also die antispeziesistische Aktion, die sich für Tierrechte einsetzt. Das eine ist eine Sensibilisierung zu dem ganzen Themenkomplex. Wie setzt sich TIF auf der rechtlichen Ebene für Tierrechte ein? Also auf der rechtlichen Ebene können wir zum Beispiel durch Unterschriftenaktionen dazu beitragen, dass bestimmte Entwürfe, Gesetzesentwürfe eben auch auf die Tiere Rücksicht nehmen. Dann ein großes Beispiel dafür, dass wir letztendlich auch erstmal juristische Instrumente brauchen, um auf die Rechte Rücksicht nehmen zu können, ist das Verbandsklagerecht. Es ist so, dass Tierschutzorganisationen in Deutschland nicht klagen dürfen, im Gegensatz zu zum Beispiel Umweltschutzverbänden oder auch Behindertenverbänden. Und damit ist es so, dass wenn ein Missstand da ist, wenn zum Beispiel gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wird, eine Tierschutzorganisation nicht klagen kann, weil sie dieses Verbandsklagerecht nicht hat. Und da haben wir auch mit einer Unterschriftenaktion dran mitgewirkt, dass das zumindest auf Landesebene eingeführt wird. Wobei es leider noch nicht so weit ist. Okay, der Kampf geht weiter. Jetzt ist erstmal die Filmreihe. Kommende Woche startet sie, 3 Wochen lang, 4 Filmabende. Was erhoffst du dir von diesen 4 Filmabenden, jenseits von einer, ehrlich gesagt, vorhersehbaren, spontanen Betroffenheit bei den Kinobesucherinnen? Also ich hoffe mal, dass auf jeden Fall viele Leute kommen, sich die Filme anschauen, dass sie spontan betroffen sind, natürlich, dass sie aber vielleicht die Betroffenheit dann auch in ihren Alltag mitnehmen und so ein bisschen ins Nachdenken kommen. Wir haben oft Annahmen, die wir gar nicht in Frage stellen, Dinge, die wir immer so machen, Gewohnheiten, in denen wir verhangen sind. Und manchmal braucht es dann einen Anstoß, damit wir ins Nachdenken kommen, dass wir auch mal vielleicht Positionen, die wir schon über Jahre tragen, in Frage stellen und auch mal das Zweifeln anfangen. Zum Beispiel? Zum Beispiel eben eine Position, dass es grundsätzlich richtig ist, Tiere zu nutzen. Oder die Annahme, dass ja bei uns der Tierschutz so hochgehalten wird, dass mit der Schlachtung immer alles super abläuft. Und dann vielleicht auch mal zu sehen, dass das nicht unbedingt so ist und dass Tiere vielleicht auch Rechte haben, an die wir bisher nicht gedacht haben. Oder auch, dass die Umstände in Deutschland gar nicht so toll sind, wie wir uns das vielleicht ausmalen, um beruhigt konsumieren zu können.